Die Funktion von Erzählungen ist jedoch auf tiefergehende Weise nicht kompatibel mit der Klimakrise als Sujet, unabhängig vom Medium. Der Literatur-, Kultur- und Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt beschreibt in seinem Buch »Die dunklen Seiten der Empathie« von 2017 die emotionale Resonanz auf einer Erzählung als Empathie mit emotionaler Rückfahrkarte. Wer jedoch ein akutes Problem zur Krise seiner Erzählung macht, verweigert dem Publikum diese Rückfahrt. Nach dem Abspann, nach der letzten Seite, besteht das Problem weiterhin. Deshalb war Hollywood im Erfinden fiktiver Krisen immer erfolgreicher als im Erzählen der realen. Tatsächlich existierende Konflikte funktionieren in der Dramatisierung allenfalls dann, wenn sie entweder weiter zurückliegen, dokumentarisch erzählt werden oder in besonders simple Handlungen gepresst werden können. Alles keine Optionen für die Klimakrise. Es ist uns deutlich unangenehmer, wenn man uns von der Klimakrise erzählt, als von vergleichbaren fiktiven Szenarien. Ohne einen klar zu benennenden Schuldigen und im Gegenteil immer individuell selbst mitverantwortlich, gelingt uns keine lustvolle Identifizierung mit den handelnden Personen. Die Identifikation mit den Protagonistinnen misslingt, wenn man schon qua Lebensstil zu den Antagonistinnen gehört. Stattdessen droht die Gefahr des schlechten Gewissens oder der Verdrängung. Gift für jeden Kinobesuch. Und was sollten wir schon tun, um die Katastrophe zu verhindern? Weniger konsumieren? Fliegen? Emittieren? Nicht der eine Fehler reißt uns in den Abgrund, sondern das Untätigsein bzw. das Ignorante weiter so. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe, meinte schon Walter Benjamin. Erzählerisch ist die Klimakrise also denkbar schwierig zu fassen. Sie ist menschengemacht, aber kollektiv, nicht die Schuld eines Bösewichts oder einer kriminellen Bande, sondern begründet in einer destruktiven Hegemonie des Menschen über die Natur. Keine Verirrung einer kranken Zeit, sondern über Jahrhunderte gewachsen. Da ist kein genialischer Unhold, keine Ideologie einer radikalen Gruppe und kein aggressiver Nationalstaat, die als Antagonisten taugen würden. Und da jeder Held nur so gut sein kann, wie sein Gegenüber schlecht ist, scheint die Hauptrolle ebenso schwer zu besetzen.